Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Nick Groove. Wenn der warme Wind mich trägt und ich fühle, wie mein Herz laut schlägt, wenn ich mich unter die Sterne leg, als könnte ich spüren, wie die Erde sich dreht, ja, dann weiß ich, schon probiert, übertrieben konsumiert, ich hab das niemals kontrolliert, nur die Gefühle konserviert, sieh dir den Scherbenhaufen an, doch wie jedes Mal sterbe ich nicht daran, wie jedes Mal mehr Herz als Verstand, sie schaut mich mit Pferdeaugen an und großer, frag mich bitte nicht, ich weiß wie wahnsinnig das ist, jeden Freitag bade ich in Gift, weil nichts egaler ist als ich, weil nichts egaler ist als ich. Die mich so

Sputnik Heimspiel. Jedes Ende fängt irgendwann an, doch irgendwann kam viel zu schnell, viel zu weit gerannt, ohne Ende um die Welt. Ist immer noch wie damals, ich bin wach, es wird schon hell. Seitdem du nicht bei mir bist, ist da niemand, der mich hält. Nein, ich kann dein Licht nicht mehr sehen, welche Richtung ist der richtige Weg? Ich weiß nicht, wie es mir geht, aber da ist keiner, der mich richtig versteht. Wir waren jung und Gewinner. Komisch, wie mich alles um mich rum an dich erinnert. Unsere ganze Welt war damals in mein Kinderzimmer. Und könnte ich da noch malen? Ja, dann bleib ich da für immer, ja. Jeder Anfang endet irgendwann, doch irgendwann kam viel zu schnell. Viel zu viel zusammen, was man langsam nicht mehr kann. Für immer ist noch ganz schön lang. Ich glaub's was lieb, wohl was dann. Irgendwas kommt ganz bestimmt, also schau mich bitte nicht so an. Du bist nicht mehr interessant, aber ich noch immer an der Wand. Zeit mit dir war schön, doch bleibt nur die Erinnerung daran. Manchmal wünsch ich mir, wir zwei hätten uns später jetzt gesehen. Ich will nur, dass du weißt, du bist, du bleibst für immer ein Teil von mir. Du bist, du bleibst, du bist, du bleibst für immer ein Teil von mir. Sei mein Teil von mir. und bleibst, bist und bleibst. Hm. Dein DJ on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Nick Groove. Wenn wir heute Nacht sind wir unsterblich. Glaub mir, heute Nacht sind wir endlich frei. Ich will deinen Heartbeat fest. Ich hoffe, dass du bleibst und lässt mich nie allein. Wenn wir ein Moment lang bei der Zeit stehen, glaub mir, heute Nacht bist du unbefallen. Spürst du meinen Heartbeat fest? Wenn du das meinst, ich hab nie allein. Wenn wir heute Nacht sind wir unsterblich. Glaub mir, heute Nacht sind wir endlich frei. Ich will deinen Heartbeat fest. Ich hoffe, dass du bleibst und lässt mich nie allein. Baby, heute Nacht sind wir unsterblich. Glaub mir, heute Nacht sind wir endlich frei. Ich will deinen Heartbeat fest. Ich hoffe, dass du bleibst und lässt mich nie allein. Thank you. sag nicht, wer ich bin, denn ich kann's dir grad nicht sagen. Such in allem meinen Sinn, warum trage ich diesen Namen? Bitte frag nicht, wer ich bin, denn ich kann's dir grad nicht sagen. Bitte sag, wo ist das hin? Warum trage ich diesen Namen? Bitte frag nicht, wer ich bin. Schnell in der Stadt, war von allem vorbei, jeder kennt uns. Wollen viel, aber wissen nicht was. Wohl ein Stück vom Himmel, wir können das sehen durch mein Dach. Tagsüber leicht, weil ich lebe in der Nacht. Ja, es kann sein, ich hab Fehler gemacht, aber komm noch zu mir und dann regeln wir das an. Ich fahr von Mitte bis Winterfeldplatz. Sie ist verliebt, guck mich an und sie sagt, für mich sogar ihr Tinder-Date ab. Ich hab mich in den Augen verloren, das heute für dich ein paar tausend im Star. Komm, wir erhöhen das Tempo, weil die Zeit vergeht schnell in der Stadt. Läuft von allem überstehen. Ich kann mit deiner Lüge leben, hab's übersehen. Autos deutsch, mein Raucher kommt von übersehen. Was Schwerneres, doch wer kann uns das übernehmen? Ich fahr den Tesla wie ein Go-Kart. Buntes Papier im bunten Goyas. Schreib dir den Song in jeder Zone. Kannst du mich hören? Ich hab mich in deinen Augen verloren. Ich lass heute für dich ein paar Tausend im Stock. Wir erhöhen das Tempo, weil die Zeit vergeht schnell in der Stadt. Lauf von allem vorbei, jeder kennt uns. Wollen viel, aber wissen nicht was. Spring auf zum Taxi, komm, ich zeig dir die Stadt. So lang unterwegs, bis das Fremde mich nahm. Zeit vergeht schneller, wenn du liebst, was du machst. Oder sie bleibt stehen, wenn sie sieht, wie du lachst. Keine Religion, wir sind so turned up. Sie dein Herz schickt, ist immer boom, boom, boom. Baby, ich glaub, ich hab mich in deinen Augen verloren. Alles wie ein Slow-Mo, mach es nochmal von vorn. Komm, wir erhöhen das Tempo, weil die Zeit vergeht schnell in der Stadt. Lauf an allem vorbei, jeder kennt uns. Wollen viel, aber wissen nicht was. Wir erhöhen das Tempo. Wir erhöhen das Tempo. Sputnik Heimspiel. Ich geb dir noch eine Chance. wird immer bleiben, ganz wortlos wirst du auf alles nur zeigen. Das, was du denkst, wird einfach leiser, der Wind und der Regen tragen es weiser, erzählen von der Angst und der Liebe, dem Kampf und dem Tag, als du gingst. Das, was du bist, vielleicht nicht Liebe, aber irgendetwas anderes. aus für Furry. Warme Haut, warme Worte, alle gut drauf. Aus Versehen kurz laut, der Nachbar macht Alarm. Baby, mach dir keine Sorgen. Wir können uns entspannen, hängen draußen an der Corner. Durch dich hab ich mich transformt. Ach, es wär für immer kalt, aber plötzlich ist es Sommer. Und jeder Zukunft hält nicht, was sie verspricht. Ungefragt, ja, unendlich. Ich bin nur in meinem Kosmos hängen. Er und sich der Horizont entfernt. Ich möchte nichts erfahren, es soll für immer. Sind die Geister und Zombie vielleicht ein Team? Vielleicht sind Schmerz und Kerosin für beide morgen einfach nicht mehr hier. Gib mir bitte nochmal nach, ja, ja. Lass sie reden, ist sie, ja, ja, ja. 25 km/h. Löscht jedes Licht. Ich trete auf die Straße, die Sonne erlischt. Ja, kann sie nicht mehr sehen, optimierte Gesichter. Trägst du da Goldkette oder ist das ein Strick? Ja, ich trag die Falten des Schwarz und die Namen hier an. Das Herz immer links und die Birne im Orbit. Ich mag die Risse in den schicken Fassaden. Meine Sneaker dreckig und die in Empfalt bin. Set auf der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. Bleib doch noch ein bisschen, ist okay. Wir reden nicht, doch können uns verstehen. aber wir sind da. Ich hatte keine Zeit zu sparen. Ich hab studiert, du hast studiert. Doch keine Kohle macht mich krank. Und deshalb steh ich auf der Tanze mit nem Bier in meiner Hand. Ich schau zu dir, du schaust zu mir. Und wenn du gehst, hab ich verkackt. Und wenn du gehst, tanzt du in meinem Kopf, bis ich dich wieder seh. Hört nicht auf, es fängt sich alles an zu drehen. We'll be right back. Silhouetten auf dem Trottoir zwischen unseren Tatort wie bei CSI. Das Baby tut mir leid, gesagt zum ersten Mal. Hätte wissen sollen, dass das das Ende von uns war. Du setzt einen Punkt nach dem Schutz, als hättest du mich nie bekommen. Weißt du, wechsel ich Parfums und kauf mir neues Gefahren. Ich krieg wieder diesen Traum, ich will den Weltuntergang. Ha, ich glaub, das war's, ich will schon nicht durch. Ich bin. Thank you. was mich will. Ich liebe, was mich zurückgibt. Und ich verdiene Liebe, die leicht ist. Ich verdiene jemanden, der stolz ist, dass er an meiner Seite ist. Vielleicht ist das schon die letzte. Du fragst mich, was war das Beste? Ich glaube nicht, ich vergesse. Meine Hand wird kalt wie Eis, ich hab das letzte Mal geweint. Crop Tops in Weiß, noch ein letztes Mal Schein. So geht der Sommer vorbei. Trage ich dann immer noch dein Shirt, wenn es kalt wird, bin verliebt. Flieg in der Luft ohne Fallschirm. Hab nie gesagt, dass es leicht wird. Bin ich dann immer noch dein Girl, wenn es kalt wird in Berlin. Flieg in der Luft ohne Fallschirm. Hab nie gesagt, dass es leicht wird. Golden Hour, blaue Stunden, ein Top on my body. Foto Love Stories, von mir gibt's keine Copy. Ich lieg mit dir auf Asphalt bis in die Nacht. Fest in deinem Namen auf dem Parkhausdach. Doch jetzt ist Eiszeit im Chat verlaufen. Wir Flat Eis, ich hab dir vertraut. Bilder in der Cloud. Frag mich, siehst du sie auch? Trag ich dann immer noch dein Schiff? Wenn es kalt wird, bin verliebt. Flieg in der Luft ohne Fallschirm. Hab nie gesagt, dass es leicht wird. Bin ich dann immer noch dein Girl, wenn es kalt wird in Berlin.